Kirche. Warum sagt man, dass Gott Vater ist? Nächste Frage. Man sagt, dass Gott Vater ist, erstens, weil er von Natur Vater der zweiten Person der allerseligsten Dreifaltigkeit, nämlich des von ihm gezeugten Sohnes, ist. Zweitens, weil Gott Vater aller Menschen ist, der er erschaffen hat, erhält und regiert. Drittens, weil er endlich durch die Gnade Vater aller guten Christen ist, die deshalb Kinder Gottes heißen. Also drei ganz verschiedene Argumente, aus denen hervorgeht, warum Gott sich Vater nennt. Heiland immer wieder nennt Gott seinen Vater, die erste Person, also der allerheiligsten Dreifaltigkeit, wie wir schließen müssen. Aus dem Taufbefehl geht es ja dann ganz klar hervor: Taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Also zuerst ist Gott von Natur aus innerhalb der Dreifaltigkeit im innergöttlichen Leben der Vater der zweiten Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, nämlich der zweiten göttlichen Person des von ihm gezeugten Sohnes. Das ist natürlich analog verstehen, diese geistige Zeugung von aller Ewigkeit her, durch die der Sohn aus dem Vater hervorgeht. Nennt ihn auch das Prinzip, den Ursprung, wie es der nächsten Antwort eh heißt, der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Nicht, dass das irgendwie vorher oder nachher dann bedeutet oder beinhaltet, sondern soweit wir eben aus der Offenbarung wissen und theologisch das ergründen können, ist diese Ausdrucksweise richtig und geziemend, dass wir Gott, dem Vater, die erste Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit nennen, beziehungsweise ganz auch umgekehrt sagen, die erste Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit den Namen Vater geben, aus diesem Grund, weil er eben durch geistige, intellektuelle Zeugung von Ewigkeit her das göttliche Wort ausspricht, ist der Name des Sohnes, das göttliche Wort, das ewige Wort. Zweitens, weil Gott Vater aller Menschen ist, der erschaffen hat, erhält und regiert. Ja, durch die Tatsache der Schöpfung ist Gott Vater, so auch wie der Ursprung aller Dinge und vor allem die Menschen, die ja, seine besondere Zuwendung zuteil werden lässt als vernünftigen, vernunftbegabten Geschöpfen, die man meistens nicht vermuten heutzutage, dass die Menschen vernunftbegabt sind, aber manchmal geben sie doch irgendwelche Zeichen, die darauf schließen lassen, dass sie wenigstens manchmal Vernunftgebrauch haben, ja, weil man es erst mit 25 Jahren manchmal ist. Das Vernunftalter kann man manchmal nicht mehr mit 7 Jahren voraussetzen. Sagen wir mal, Gott erhält und regiert alles, was er erschaffen hat. Das ist der große Unterschied zu den sogenannten Deisten. Religion und die Philosophie der Freimaurer sagen, ja, Gott hat schon alles erschaffen, ist ja klar. Das Vernunft beweist die Vernunft und so weiter. Aber die Erhaltung und Regierung der Welt, die Vorsehung überhaupt, leugnen sie dann wieder. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Anzunehmen, dass Gott, wenn er der ewige, vollkommene ist, sehen uns die Vernunft auch schon erkennen lässt, die wesentlichen Eigenschaften Gottes, genau mit der Vernunft erkennen, dass er dann die Welt nicht erhält und regiert. Der heilige Paulus sagt es auch einmal ganz klar, die Kirche sagt es immer wieder, wenn es darum geht, in Entscheidungen. Das sind die ganz grundsätzlichen Dinge, dass Gott existiert und allen gerechter Vergelter ist und Dinge, eben wie es hier heißt, erhält und regiert durch seine Vorsehung. Das sind ganz grundsätzliche Dinge, denen keiner vorübergehen kann, der gerettet werden will. Drittes Argument hier, weil Gott endlich durch die Gnade Vater aller guten Christen ist, die deshalb Kinder Gottes heißen. Aller guten Christen, nicht aller guten Mohammedaner und Shintoisten und Hasenanbeter, verschiedenen Religionen, sondern aller guten Christen, genauso wie es in den Messgebeten heißt, Kanon, dass Heilige Messe eben für alle aufgeopfert wird, die mit Gott verbunden sind, Christen sind, auch die verstorbenen Christgläubigen, wie wir auch in den Gebeten sagen, Herr, gib allen verstorbenen Christgläubigen die ewige Ruhe, weil die anderen, für die braucht man nicht beten, die nicht an Christus geglaubt haben, schlussendlich, weil können sind sicher nicht im Himmel und auch nicht im Fegfeuer. Ohne Glauben, wahren Glauben, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also durch die Gnade ist Gott in besonderer Weise die Eingießung der heiligmachenden Gnade und durch die göttliche Einwohnung in der Seele, die ganze Dreifaltigkeit in unserer Seele wohnt, solange wir im Gnadenstand sind, was wir sein sollten, die ganze Zeit unseres Lebens, die vermehren sollten, wohnt Gott wahrhaftig in dieser Weise der Gnade, der Begnadigung, Begnadung in unserer Seele, der Seele des Gerechtfertigten, das heißt des guten Christen, nicht jeder, der getauft ist, zum Anfang geheißen, Bedingungen, Voraussetzungen, um ein Christ zu sein, ist nicht nur die Taufe, sondern auch die christliche Lehre glauben und bekennen, in der dritten Frage, und den rechtmäßigen Hirten der Kirche gehorchen, was momentan leider nicht der Fall ist, weil es keinen rechtmäßigen Hirten gibt.